HR2 Kultur. Hörbuchzeit. Henning Mankell war einer der erfolgreichsten, mehrfach preisgekrönten schwedischen Krimi-Autoren. Bekannt geworden ist er durch seine Reihe mit Kommissar Wallander, die hier in Deutschland mit Band 1 1993 erschienen ist und auch verfilmt wurde. Das Hörbuch, um das es heute geht, heißt Die Rückkehr des Tanzlehrers. Der Roman ist bereits 2002 erschienen und vom WDR als Hörspiel bearbeitet worden. Wir hören es schon am Titel. Der Tanz spielt darin eine ganz besondere Rolle. Welche denn, Christiane Hillebrand? Ja, eine sehr makabre Rolle, denn es geschieht ein Mord und am Tatort werden blutige Fußspuren entdeckt, die an Tango-Schritte erinnern. Also da hat sich jemand bitter gerecht, wie es aussieht. Henning Mankell ist ja bekannt für seine Wallander-Krimi-Reihe. In diesem Hörbuch ermittelt aber ein anderer. Wer ist das denn? Das ist der 37-jährige Kommissar Stefan Lindmann. Er hat gerade die Diagnose Zungenkrebs erhalten und wartet jetzt auf erste Bestrahlungen. Da erfährt er vom Tod seines ehemaligen Kollegen Herbert Muhlin. Also eigentlich ist er nicht der ermittelnde Kommissar in dieser Geschichte, aber wir verfolgen als Hörer die Ermittlungen über ihn. Er nutzt die Zeit, in der er freigestellt ist vom Dienst, sich mit diesem Fall zu beschäftigen. Muhlin war für ihn damals als junger Polizist ein großes Vorbild. Muhlin war der älteste und erfahrenste Polizeibeamte, ein Einzelgänger. Niemand hat ihn zum Beispiel zu Hause besucht. Mhm. Und in früherer Zeit war Herbert Muhlin Berufssoldat und hat sich nach der Pensionierung dann zurückgezogen. Er lebte mit seinem Hund an einem abgeschiedenen Ort in einer Art Versteck in Norrland, das ist in Nordschweden. Gibt es denn einen Grund, weshalb der Kommissar in diesem Versteck lebt? Ja, es gibt ein dunkles Geheimnis in seiner Vergangenheit. Und diese dunkle Vergangenheit ist es auch schließlich, die ihm zum Verhängnis wird. Und das nach so vielen Jahren. Aber da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Das Ganze ist ja als Hörspiel umgesetzt von Valerie Stiegele. Regie geführt hat Thomas Leutzbach. Er arbeitet beim WDR im Hörfunk und führt unter anderem auch Regie bei den Radiotatorten des WDR. Wie hat er diese Geschichte umgesetzt? Also der Text ist verteilt auf mehrere Sprecher. Es gibt interessanterweise zwei Ich-Erzähler in der Geschichte. Und das ist einmal dieser Kommissar Lindmann, der herausfinden möchte, was da genau passiert ist mit seinem Kollegen und warum er getötet wurde. Und das ist zum anderen der Kommissar Muhlin, der ermordet wird und der zu Beginn seine Geschichte erzählt. Also das ist ganz spannend gemacht. Es gibt ein paar dialogische Szenen und Thomas Leutzbach setzt auch Musik ein und das macht er sehr vielfältig. Es gibt Orchester, Teppichpassagen, einzelne Orchesterinstrumente, aber auch das Klavier und das erzeugt eine ganz trostlose Stimmung. Das ist so eine ganz geheimnisvolle Musik, manchmal auch ein bisschen verzerrt, dann erinnert es tatsächlich an Cembalo. Und diese Musik ist über weite Strecken zu hören, sorgt natürlich für eine bestimmte und eine besondere beklemmende Stimmung, aber auch gerade die Passagen, in denen die Musik nicht zu hören ist. Diese Stellen wirken dann ganz besonders einsam durch diese Stille im Hintergrund. Das finde ich ganz geschickt gemacht. Wir hören mal in eine erste Szene hinein in dieses Hörspiel. Und zwar ist das jetzt eine Szene, in der Stefan Lindberg in das Haus von Muhlin kommt. Der Mord ist bereits passiert und wir hören mal, was er da in diesem Haus alles sieht. Die Haustür war verschlossen. Ich ging ums Haus herum, alle Fenster waren zerstört. Die Absperrbänder der Polizei waren noch da, aber sonst schien alles verlassen. Ich öffnete eines der kaputten Fenster von der Innenseite her und stieg hinein. Ein Wohnzimmer ohne jeden persönlichen Anstrich. Keine Bilder, keine Vasen, keine Fotos. Umgestürzte Möbel, an den Wänden und auf dem Fußboden Blutflecken. Grauenhaft. Verstreute Teile eines Puzzles lagen herum. Ein CD-Spieler stand offen, daneben eine geöffnete Hülle. Argentinischer Tango. Hier sollte niemand sein. Und trotzdem ist jemand hier. Ein älterer Mann in Gummistiefeln und mit einem Gewehr in der Hand stand in der Tür. Ich kannte den Toten. Das mag sein. Die Frage ist nur, wer Sie sind. Herbert Muhlin und ich haben einige Jahre in Borås zusammengearbeitet. Er war Polizist, ich bin es noch immer. Und wer sind Sie? Hier oben sind die Abstände groß. Auch wenn ich fast 6 Kilometer von hier entfernt wohne, kann man wohl sagen, dass ich einer von Herberts nächsten Nachbarn bin. Mein Name ist Stefan Lindmann. Abraham Andersson. Sind Sie Landwirt? Nein. Sie sagten ja schon, Molin wird von seiner Vergangenheit eingeholt. War dieser Mord also von langer Hand geplant? Ja, so sieht es aus, schon ganz am Anfang. Es ist ein ziemlich brutaler Mord, der da passiert. Mhm. Und es wird auch nicht der einzige Mord bleiben, so viel kann ich schon mal verraten. Wir erfahren aber interessanterweise auch relativ früh, wer der Mörder ist. Ein gewisser Aaron Silberstein, der ist Sohn eines Tanzlehrers. Und das, was wir nicht erfahren, das ist, warum Aaron Silberstein zum Mörder wurde. Wir hören jetzt mal einen zweiten Ausschnitt und da erfahren wir ein bisschen mehr über den Mörder. Nie zuvor in seinem Leben hatte Aaron Silberstein einem anderen Menschen Schaden zugefügt. Er hasste Gewalt. Er hatte geglaubt, dass er im entscheidenden Augenblick schwanken und hinterher von großem Entsetzen gepackt werden würde. Doch dann hatte sich gezeigt, dass es überhaupt nicht schwer war. Sein Gewissen hatte geschwiegen und nun war alles vorüber. Am Abend im Hotelzimmer in Malmö stellte er sich als erstes unter die Dusche. Ihm war, als befreie er sich von dem Schmutz, der sich an ihm festgesetzt hatte. Hinterher öffnete er die letzte Flasche Cognac, die er noch im Rucksack hatte. Heute Abend brauchte er sich keine anderen Grenzen zu setzen, als dass er es am nächsten Tag zum Flugplatz schaffen musste. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Szenen, die wir jetzt gehört haben, die beiden, die lösen so ein richtig beklemmendes und düsteres Gefühl aus. Ist da das ganze Hörspiel so gemacht? Ja, überwiegend ja. Allein schon durch die Geschichte, durch den brutalen Mord ist es wirklich spannend erzählt. Und dann eben auch noch diese Musik von Jochen Schäfter, die wir hier ja auch gehört haben, die für ganz viel Atmosphäre sorgt. Und natürlich auch durch die Art und Weise, wie die Texte gesprochen werden. Es gibt da zum Beispiel am Anfang eine Passage, da erzählt Mulin, dass er nicht schlafen kann. Nacht für Nacht liegt er wach, seitdem er 22 Jahre alt ist. Und zum Zeitpunkt seines Todes ist er 76, also 50 Jahre lang seines Lebens schlaflos. Und das hat natürlich auch mit dem Mord zu tun. Aber die Art und Weise, wie Rolf Schuld ist da der Sprecher, wie er diese Passage spricht, da läuft einem kalter Schauer über den Rücken. Also überwiegend beklemmend, düster und dadurch auch spannend bis zum Schluss. Aber die Geschichte ist auch nicht lang, es sind gerade mal 2 Stunden. Aber alles in allem empfehlenswert, höre ich daraus. Ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Es ist eben gut umgesetzt, spannend gemacht, die Musik sehr gut eingesetzt. Und auch, wenn man eben früh erfährt, wer der Mörder ist, so ist es doch bis zum Schluss spannend, weil man da erst erfährt, warum es überhaupt zu diesem Mord gekommen ist und sich die Puzzleteile erst nach und nach zusammensetzen. Und dann haben wir es auch mit einem tollen Sprecherteam zu tun. Rolf Schuld habe ich genannt, Rosemarie Fendel ist mit dabei, Christian Berkel, Lena Stolze oder auch Andreas Fröhlich, um nur einige zu nennen. Henning Mankel, Die Rückkehr des Tanzlehrers, kostet 7,95 Euro und ist bei der Hörverlag erschienen. Das Hörspiel gibt es allerdings nur als Download. Kommen wir zu einer relativ jungen Autorin, die mit ihrem Debüt Die Tanzenden eine Hymne auf die Courage aller Frauen besingt. Die französische Journalistin Victoria Maas. Ihr Roman erscheint in 16 Ländern und wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Christiane Hillebrand, was genau ist das für ein Roman? Das ist ein Historienroman. Er spielt in Frankreich Ende des 19. Jahrhunderts in der Salpêtrière, also dem berühmtesten Krankenhaus der Stadt, dem Haus für die geisteskranken Frauen. Dorthin hat man sie weggesperrt, die Hysterikerinnen, die Frauen mit den epileptischen Anfällen, aber auch Prostituierte sind dort hingekarrt worden, also Frauen, die nicht der Norm entsprachen. Und die Behandlungsmethoden waren damals haarsträubend. Es wurden zum Beispiel glühende Eisen eingesetzt, ein fester Druck auf die Eierstöcke. Es gab Vorführungen vor Medizinstudenten, Hypnoseversuche. Das waren angeblich alles Behandlungsversuche. Und man kann sich vorstellen, wer da einmal hineinkam, der kam so schnell nicht wieder heraus. Und um was geht's genau? Wessen Geschichte wird erzählt? Im Mittelpunkt steht Eugenie. Eugenie ist 17 Jahre alt. Sie lebt zunächst mit ihrer Familie zusammen, mit Vater, Mutter, Großmutter und Bruder. Und sie ist sehr wissbegierig, manchmal auch ein bisschen aufmüpfig, findet der Vater, aber im Grunde ein ganz normales Mädchen. Ein Mädchen, das eine ganz besondere Gabe hat, denn sie kann mit Toten sprechen. Und das verwirrt sie natürlich selbst und sie vertraut sich eines Tages ihrer Großmutter an, die immer zu ihr gehalten hat. Aber das war keine gute Idee, denn die Großmutter verrät Eugenie beim Vater und dann passiert das Unfassbare. Der Vater bringt seine Tochter in die Salpêtrière. Eugenie ahnt nichts davon. Sie denkt, der Vater wolle mit ihr und dem älteren Bruder einen Ausflug machen und dieser Ausflug landet schließlich in der Irrenanstalt. Eugenie wird übel. Bevor sie Zeit hat, sich umzudrehen, spürt sie, wie die Hand ihres Vaters sie am Arm packt. Keine Diskussion, Tochter. Aber, Vater, ich begreife nicht. Deine Großmutter hat mir alles erzählt. Der jungen Frau wird schwindlig. Ihre Beine geben unter dem Gewicht ihres Körpers nach und sie spürt, wie eine zweite, zärtlichere Hand, die ihres großen Bruders, nach ihrem anderen Arm greift. Sie blickt zu ihrem Vater hoch, will etwas sagen, doch es gelingt ihr nicht. Ihr Vater sieht sie ruhig an. Und diese Ruhe ist entsetzlicher als die unwirsche Art, die er sonst im Umgang mit ihr an den Tag gelegt hat. Du brauchst deiner Großmutter nicht böse zu sein. Ein solches Geheimnis konnte sie nicht für sich behalten. Aber es stimmt, ich schwöre es. Ob wahr oder falsch, ist unwichtig. Was du ihr erzählt hast, hat in unserem Hause nichts zu suchen. Eugenie hat keine Chance, sie wird eingeliefert und wird in das Gebäude verschleppt. Wie geht es Eugenie denn in der Salpêtrière? Ja, man kann sich denken, dass die Situation für sie zunächst einmal aussichtslos scheint. Je mehr sie sich gegen den Aufenthalt wehrt und je lauter sie wird, desto klarer fällt das Urteil der Ärzte aus, dass sie eben wirklich verrückt sei und desto strenger auch die Maßnahmen. Sie kommt da zunächst einmal ins Isolierzimmer und auch im Krankenhaus erscheinen ihr aber Geister. Zunächst die verstorbene Schwester einer Pflegerin. Diese Pflegerin heißt Geneviève. Geneviève trauert sehr um ihre viel zu früh verstorbene Schwester Blondine, schreibt ihr jeden Tag Briefe. Und dann passiert etwas. Geneviève trifft zum ersten Mal auf Eugenie, die gerade eingeliefert wurde, und wundert sich noch darüber, wie gewählt sich Eugenie auszudrücken vermag und dass sie genau weiß, was sie will. Und dann entspinnt sich diese Szene. Ich werde nicht lange hierbleiben, wissen Sie? Das ist nicht deine Entscheidung. Ich weiß. Es ist ihre. Sie werden mir helfen. Schön. Wir holen dich morgen. Sie heißt Blondine. Ihre Schwester? Genevieves Hand krampft sich um die Klinke der Tür. Für ein paar Sekunden steht sie sprachlos da. Der Atem stockt ihr. Dann holt sie wieder Luft. Eugenie schaut sie ruhig an. Noch immer mit diesem stillen Lächeln in ihrem müden Gesicht. Geneviève strafft sich angesichts der Irren. In ihrer sauberen und vornehmen Kleidung, der Kleidung einer Tochter aus gutem Hause, erinnert Eugenie sie plötzlich an eine Hexe. Ja, die Frau mit dem langen dunklen Haar ist genau das, was Hexen früher gewesen sein müssen. Auf den ersten Blick charismatisch und bezaubernd, in ihrem Innern jedoch hinterhältig und verdorben. Sei endlich still. Sie hat rote Haare, nicht wahr? Eugenie scheint ihren Blick in dem dunklen Zimmer jetzt auf etwas anderes zu richten. Sie starrt auf einen Punkt genau hinter Geneviève. Die Aufseherin spürt, wie ihr ganzer Körper sich plötzlich entlädt. Ihr Brustkorb beginnt zu zittern, als würde ein Kältestrom sie durchzucken. Und dieses Zittern wird mit jeder Sekunde schlimmer, ergreift schließlich ihren ganzen Oberkörper und die Arme. Instinktiv, in einer unwillkürlichen Kraftanstrengung, vollführen ihre Beine eine Kehrtwendung und verlassen den Raum. Die panischen Hände schließen hektisch die Tür ab. Dann wankt ihr Körper rückwärts in den Korridor, bevor er aufgibt und sie nach hinten auf den kalten Fliesenboden sackt. Kann bzw. wird denn die Krankenpflegerin Geneviève Eugenie helfen können? Also zunächst einmal ist sie natürlich schockiert. Und sie sorgt dafür, dass Eugenie erst einmal nicht aus dem Isolierzimmer herauskommt, um ihr einfach nicht mehr begegnen zu müssen. Aber dann sucht sie regelrecht nach dem Dialog mit ihr. Und was sich dann entspinnt, da möchte ich gar nicht so viel verraten. Auf jeden Fall weckt es ihr Interesse. Und natürlich gibt es auch noch viele Nebenschauplätze und andere Frauen, die hier eine Rolle spielen. Aber im Mittelpunkt steht eben diese Geschichte Eugenie Geneviève. Und welche Rolle spielt der Tanz hier? Das Hörbuch heißt ja schließlich auch Die Tanzenden. Ja, der Tanz taucht immer mal wieder auf. Zunächst einmal als freudiges Tanzen. Es gibt da ein Fest, auf das sich alle freuen, einmal im Jahr. Das ist ein großes Ereignis. in diesem Krankenhaus. Dann gibt es die 17-jährige Jeanne, die 2 Jahre lang in der Salpêtrière gelebt hat, nachdem sie aufgrund eines traumatischen Erlebnisses epileptische Anfälle entwickelt hatte. Und sie hatte das Tanzen für sich entdeckt und das hat sie dann auch geheilt. Das ist aber nur eine Randgeschichte. Aber der Tanz steht auch natürlich für die Anfälle der Frauen, für die Zuckungen, für das auf dem Boden liegen, sich in Zuckungen winden, wie es da beschrieben wird. Also wenn die Anfälle kommen, dann sind das eben die Tanzenden. Wie finden Sie die Sprecherin Wiebke Puls? Die klingt sehr einfühlsam, finde ich. Ja, ich finde, sie hat eine ganz tolle Erzählstimme, auch ein schönes Timbre. Sie spricht auf der einen Seite sehr lebendig und auf der anderen Seite aber auch mit ganz viel Ruhe, ganz langsam und macht dann die Pausen an den richtigen Stellen. Die Dialoge mit den vielen verschiedenen Facetten, die Männer, die Frauen, es sind ja so unterschiedliche Charaktere. Also ich finde, sie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und insgesamt, Ihr Fazit zum Hörbuch? Also ich finde es sehr packend, fesselnd, berührend und erschütternd zugleich. Mich hat diese Geschichte wirklich gepackt. Ich habe die bis zum Ende sehr, sehr gebannt gehört, auch dank der Sprecherin Wiebke Puls. Man taucht eben ein in diese Zeit und spürt regelrecht, wie der Alltag dieser Frauen in der Salpêtrière abgelaufen ist, wie es den Frauen ergangen ist. Es ist ein Stück Zeitgeschichte auch. Ein Hörbuch über das Schicksal der Frauen damals, aber auch über den Mut und die Kraft dieser Frauen. Victoria Maas, die Tanzenden, aus dem Französischen von Julia Schoch. In der ungekürzten Lesung mit Wiebke Puls kostet rund 18 Euro im Download und ist bei Hörbuch Hamburg erschienen. Die über 7 Stunden Hörvergnügen gibt es dann Anfang Juli auch als CDs im Handel. Mit seiner Erzählsammlung Russendisco und zahlreichen weiteren Bestsellern ist er einer der beliebtesten und gefragtesten Autoren in Deutschland, Wladimir Kaminer. Das Hörbuch, das wir jetzt vorstellen möchten, heißt Liebeserklärungen. Und darin enthalten sind gleich 16 Liebeserklärungen. Christiane Hillebrand, also kurze Geschichten über die Liebe? Ja, es sind 16 Kurzgeschichten über die Liebe, humorvolle Geschichten, die uns Wladimir Kaminer höchstpersönlich erzählt. Er ist nicht nur Autor, sondern auch Sprecher der Kurzgeschichten und er beleuchtet ganz unterschiedliche Facetten der Liebe. Na, dann greifen wir doch gleich mal ein paar dieser Facetten heraus. Was für Geschichten erzählt er uns? Nehmen wir mal die Geschichte Der Mönch und die Flasche. Da gibt es einen jungen Mann, der bisher keine Erfahrungen mit Frauen gemacht hat und der auch nicht an die große Liebe glaubt und der beschließt, lieber ins Kloster zu gehen, als sich dem prallen Leben zuzuwenden. Aber die Mönche im Kloster, die finden es gar nicht gut, dass der junge Mann noch keine Erfahrungen mit der Liebe oder auch mit dem Alkohol gemacht hat. Er müsse doch wissen, worauf er verzichtet, wenn er ins Kloster geht. Und sie fordern ihn quasi auf, erst noch mal eine Liebschaft anzufangen. Der junge Mann geht jetzt darauf ein, überlegt kurz, ja, es fällt ihm eigentlich nur eine Frau ein, eine ehemalige Schulfreundin, die er ganz nett fand. Und mit der fährt er nach Griechenland in den Urlaub und da passiert es dann auch nach einigen Tagen. Er verliert seine Jungfräulichkeit. Oh. Und dann kommen ihm natürlich schon ein paar Zweifel, ob er ins Kloster gehen soll oder nicht. Aber nein, sein Entschluss steht fest. Aber er hat eine Idee. Er wirft eine Flaschenpost mitten in die Ägäis. Und sollte diese Flaschenpost jemals bei seiner Freundin ankommen, dann würde er das Kloster umgehend verlassen. Das gefällt mir gut, das ist eine schöne Idee. Ja, und es kommt tatsächlich so, nach einigen wenigen Wochen sogar schon, ist die Flasche dann bei der jungen Frau, die daraufhin sofort ins Kloster geht und die beiden ziehen dann auch tatsächlich zusammen. Ja, nach 3 Jahren war dann die Beziehung zu Ende. Okay. Also das ist zum Beispiel nur eine Geschichte, es ist sehr spezieller Humor, den Wladimir Kaminer da hat. Es sind unheimlich viele Geschichten aus dem Leben, auch sehr abenteuerlich, immer wieder mit überraschendem Ende. Und es ist eben auch die Art und Weise, wie er diese Geschichten erzählt. Mhm. Vielleicht noch eine kurze Geschichte zu Liebe, Freundschaft, Partnerschaft durch Selbstheilung. Sehr gerne. Da hat mir unglaublich gut gefallen. Es gibt ja diese Partnerbörsen und das Schöne bei den Partnerbörsen ist es ja im Internet, dass die schon vorauswählen, wer zusammenpasst. Mhm. Und beim Thema Essgewohnheiten, da hat Wladimir Kaminer ein deutliches Fazit gezogen, denn es ist tatsächlich so, dass Weintrinker den Biertrinkern bevorzugt werden von Frauen, ja, dass Schnapstrinker gar nicht gehen, Kaffeetrinker haben einen klaren Vorteil gegenüber Teetrinkern, Grillhähnchenfanatiker werden gleich von Frauen aussortiert, während Avocado-Liebhaber zum Beispiel ganz hoch im Kurs stehen. Sehr spannend. Wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, er hat recht. Haben Sie uns mal eine Geschichte mitgebracht zum Reinhören? Ja, es war gar nicht so leicht auszuwählen. Ja. Und wir hören mal in die Geschichte mit den Pyramiden rein. Und zwar geht es da um die Frage, warum wurden die Pyramiden überhaupt von den Ägyptern gebaut? Der wahre Grund ist folgender. Ein junger Mann, sehr schüchtern, fährt alleine in einen Urlaub nach Ägypten und nimmt teil an einer Führung durch die Pyramiden und gerät sozusagen in einen Stau. Und was dann passiert, das hören wir hier. Seine Gruppe war auf eine andere Touristengruppe gestoßen, die bereits von der Mumie kam und gerade zurückkroch, also in der entgegengesetzten Richtung unterwegs war, während hinter Franks Kolonne bereits die nächste in die Pyramide vorrückte. Es war aussichtslos. Die ägyptischen Reiseführer beschimpften einander auf Ägyptisch. Sie mussten anscheinend erst einmal herausfinden, wer von ihnen der größere Blödmann war. Frank steckte die ganze Zeit mit dem Kopf im Hintern einer Deutschen, die anders als die meisten Frauen in der Gruppe einen kurzen Rock statt Jeans trug. Die Menschen konnten trotz der Enge nicht ruhig stehen. Sie taumelten ständig hin und her. Dadurch bekam Frank immer wieder einen Tritt von hinten und stieß ungewollt mit dem Kopf an den Hintern der Deutschen. Sie sagte immer »Wow« und »Passen Sie doch auf, Sie Trottel«. Frank sagte nur immer wieder »Tut mir leid«. Für einen längeren Satz hatte er nicht genug Luft. So haben sie sich kennengelernt. Es war das sexistischste Abenteuer seines Lebens. Nach und nach zerrten die Ägypter die Touristen aus der Pyramide wieder an die frische Luft und mittlerweile hatten die Deutsche, sie hieß Yvonne und Dine, und Frank das Gefühl, sie hätten bereits das halbe Leben zusammen verbracht. Frank schaute Undine von vorne an und stellte fest, dass sie auch von der anderen Seite eine sehr attraktive Erscheinung war. Sie verabredeten sich zum Frühstück. Ja, so einfach ist das, ne? Und das erklärt, warum überhaupt die Pyramiden gebaut wurden. Absolut. Frau Hillebrand, ich will mehr. Gibt's noch ein Beispiel? Ja, wir haben noch ein zweites Beispiel aus der Geschichte Nett anbaggern. Und da geht es mal wieder um den Tanz. Denn der Autor vergleicht das Anbaggern in einer Disco mit dem Verben der Fruchtfliegenmännchen um das Weibchen. Und das ist ein völlig irrwitziger Ausflug in das Thema Leben und Lieben der Fruchtfliege. Das ganze Leben einer Fruchtfliege gleicht einem Disco-Besuch. Um das Weibchen zu ergattern, muss das betrunkene Männchen einen Tanztest bestehen. Kaum tritt das Männchen dem Weibchen gegenüber, schießt dieses sofort erst zu einer Seite, dann zur anderen Seite und immer so weiter. Das Männchen muss hinterher springen. Es kommt zu einem schnellen Tanz und wenn das Männchen durchhält und nicht in Lethargie oder ins Koma fällt, bleibt das Weibchen irgendwann einfach stehen. Auf diese Weise findet die sexuelle Auslese statt zugunsten derer, die gut mit Alkohol umgehen können, meint der Fliegenforscher Smith. Sein Kollege Brooks, ebenfalls Fliegenforscher, hat mit einer anderen Gattung, den weißbäuchigen Fruchtfliegen, experimentiert. Sie singen statt zu tanzen. Das geschieht mittels Flügelvibrationen. Im Laufe des Lebens variiert das Männchen sein Lied auf zyklische Art und Weise. Mal beschleunigt er seinen Gesang, mal wird es wieder langsamer. Das Lied soll das Weibchen in romantische Stimmung versetzen, damit sie den Sänger zu sich lässt. Einmal haben die Wissenschaftler Smith und Brooks ihre Fliegen zusammengetan, um sie sich gegenseitig anbaggern zu lassen. Doch daraus wurde nichts. Dem Gesangweibchen hat der Tanz gar nichts bedeutet. Das Tanzweibchen dagegen hat das Lied nicht verstanden. Wladimir Kaminer liest selbst, das haben wir gehört, das über eine komplette CD. Trägt das? Ja, aber es ist ja nicht ganz einfach, ihm zu folgen zunächst mal. Wenn man einmal diesen russischen Akzent hat, dann betont er auch an falschen Stellen. Manchmal liest er über Passagen einfach ganz schnell hinweg und vernuschelt auch was. Das macht es erstmal nicht einfach zu folgen. Da gehen auch manche Pointen erstmal ein bisschen unter. Man muss da genau zuhören. Aber man kommt in der Zeit rein und man gewöhnt sich genau an diese Art zu erzählen. Und dann wird es natürlich auch sehr viel einfacher. Und wir haben ja jetzt eben auch bei diesen Passagen, bei diesen beiden Ausschnitten so viel gelacht. Ja. Also es macht einfach Spaß, ihm zuzuhören. Also insgesamt hat Ihnen das Hörbuch gefallen. Mir ist übrigens auch, nur von den kleinen Ausschnitten. Es ist außerordentlich kurzweilig, weil es eben so unterschiedliche Geschichten sind, ob es da nun um die Liebe eines Teenagers zu einem Rockstar geht, um die aussichtslose Liebe zu einem verheirateten Mann, um die Liebe zu Pinguinen oder auch einfach nur um den perfekten Mann. Also das sind Geschichten aus dem Leben und so facettenreich die Liebe nun mal ist, so facettenreich sind die Geschichten und man kann sie entweder hintereinander weghören oder sich eben die eine oder andere Geschichte rauspicken. Natürlich haben mich nicht alle Geschichten gleich gut oder gleich fasziniert. Vielleicht ist es so wie mit der Liebe, das, was man schon mal erlebt hat, das berührt einen am meisten und so ist das eben auch mit diesen Geschichten. Aber ich finde, es ist ein wirklich lustiges und empfehlenswertes Hörbuch. Wladimir Kaminer, Liebeserklärungen. Die Autorenlesung auf 2 CDs mit einer Dauer von 2,5 Stunden gibt es für 20 € und ist bei Random House Audio erschienen. Dass sie mich liebt, das sagt sie nicht. So heißt unser nächstes Hörbuch. Es sind Gedichte von Peter Hax, gelesen und musikalisch begleitet von Christian Steyer. Christiane Hillebrand, Peter Hax, helfen Sie uns noch mal kurz auf die Sprünge. Ja, Peter Hax hat von 1928 bis 2003 gelebt. Er war ein deutscher Dramatiker, Lyriker und Essayist, ausgezeichnet unter anderem mit dem Lessing-Preis, dem Kritikerpreis der BRD, dem Nationalpreis der DDR, dem Heinrich-Mann-Preis, um nur einige zu nennen. Mhm. Er ist 1955 von München aus der DDR übergesiedelt, war Theaterdichter am Deutschen Theater in Berlin der DDR. Er hat Dramen geschrieben, meist in Versen, und er hat sich mit den Themen aus der DDR auseinandergesetzt, also vor allem mit geschichtlichen Themen. Er hat auch für Kinder geschrieben, Gedichte, Erzählungen, Bilderbücher und Dramen. Und wenn er alte Bühnenwerke bearbeitet hat, dann waren das für ihn keine Aktualisierungen, sondern er hat es immer als Vervollkommnung der Vorlagen verstanden. Also er wollte immer etwas Neues in diesen Geschichten finden. Ja, er verfasste Balladen, Sonette, schrieb Liebesgedichte und politische Lyrik. Ja, aber jetzt stehen, glaube ich, die Liebesgedichte im Mittelpunkt. Genau, das Hörbuch heißt ja, dass sie mich liebt, das sagt sie nicht. Und wie nähert sich denn Peter Hax diesem Thema an, der Liebe? Es gibt im Booklet ein schönes Zitat, das ich hier gerne an dieser Stelle mal vorlesen möchte. Ein Zitat des vor gut einem Jahr verstorbenen Lyrikers und Karikaturisten Effi Bernstein. Er bringt es so schön auf den Punkt. Er schreibt, Peter Hax absolviert Pflicht und Kür der europäischen Liebeslyrik mit Traumnoten. Er verzichte auf Seufzen, Klagen, Stammeln. Er fleht nicht, er schmachtet nicht, aber er lacht. Und es sind rund 25 Liebesgedichte, alle etwa 1 bis 2 Minuten lang. Und da geht es auch hier wieder um ganz viele verschiedene Facetten der Liebe natürlich. Dass sie mich liebt, das sagt sie nicht. Der Hörbuchtitel ist zugleich auch Titel eines seiner Gedichte. Es geht in den Texten um die Frage, wann das Ende einer Beziehung gekommen ist. Es geht um die neue Liebe, um die melancholische Liebe, um die zärtliche Liebe, die zweifelnde Liebe oder auch die vorsichtige Liebe. Und auch um die Frage, ob Liebe sich lohnt. Frage nicht, ob Liebe lohnet, frage alles, nur nicht das. Ende, das im Anfang wohnet, färbt die Mitte leichenblass. Frage nicht, wie lang es dauere, mach uns nicht das Starksein schwer. Dank das Glück dem Glücke, traure nicht die Trauer von nachher. Lebensblühende Entwürfe drängen tief in dir ans Licht. Freilich fragst du, ob man dürfe, in dem Falle darf man nicht. Denn die Knospe wird zum Sarge, die den Winter scheut im Mai. Und Vorhersicht zieht das Arge, das sie meiden will, herbei. Ja, wahre Worte über die Liebe. Gelesen werden ja die Gedichte von Schauspieler und Musiker Christian Steyer. Eine ganz tolle Stimme, finde ich. Mhm. Und er begleitet eben auch die Gedichte musikalisch. Wir haben eben schon ein paar Takte davon gehört. Wie muss man sich das genau vorstellen, so als Gesamtkomposition, Text und Musik? Ja, ich finde die Bezeichnung Gesamtkomposition, die passt wirklich ganz gut, weil Text und Musik sich hier nicht nur abwechseln, sondern eben auch ergänzen. Die Musik ist nicht nur Übergang und Brücke, sondern auch Interpretation. Das haben wir eben ja auch schon ein bisschen gehört in dem ersten Beispiel. Die Musik greift Stimmungen auf, das sind freie Improvisationen. Und wir können uns noch mal ein zweites Gedicht anhören, das vom Klavier auch eingeleitet wird. Wie sollte ich dich zu benennen wagen? Das ist ein Gedicht, das mit einer Frage beginnt und fragend klingt auch diese Melodie. Wie sollte ich dich zu benennen wagen? Wie mich mit ausdrucksarmem Vorrat quälen? Ich kann dir nur mit schönen Worten sagen, dass mir für dich die rechten Worte fehlen. Mein bisschen Witz ist ganz und gar entschuldigt. Am Beispiellosen scheitert das Erprobte. verzeih dem Dichter, der mit Schweigen huldigt. Er wäre minder glaubhaft, wenn er lobte. Des Weltalls erste Stimmen enden kläglich vor deiner Lieblichkeit. Der Donner spricht zu zaghaft und der Blütenreichste nicht. Der Winde säuselt dich, du bist nicht säglich. Der Sonnenlärm, das Stammeln der Galaxen sind deiner Schönheit Anspruch nicht gewachsen. Da fehlen dem Dichter die Worte und er findet tatsächlich so schöne Worte dafür, das auszudrücken, dass ihm die Worte fehlen. Also er schreibt mit schöner Poesie über diese fehlenden Worte, über die Ohnmacht der Sprache. Und das ist eben die große Stärke von Peter Hacks, diese starken Worte zu finden. Wiglaf Droste schreibt im Booklet, das möchte ich auch nochmal zitieren, Wiglaf Droste war ein deutscher Autor, Sänger und vor allem Satiriker. Er meint, wer Hacks mit Verstand liest, begreift, dass man einen brillant formulierten Gedanken nicht notwendigerweise teilen muss, um sich an seiner Schönheit zu erfreuen. Kommen wir nochmal zum Sprecher und Musiker Christian Steyer. Er hat eine ganz besondere Art für die textliche Ausgestaltung. Ja, der liest die Geschichten nicht einfach, er zelebriert sie tatsächlich. Ja. Und es ist nicht nur der Inhalt, der Text, auch die Sprachmelodie ist ja Teil dieses Gesamtkunstwerkes, dieser Gesamtkomposition, von der wir vorhin ja schon gesprochen haben. Und er hat außerdem diese schöne Stimmfarbe, diese tiefe in sich ruhende Stimme, manchmal auch ein bisschen rau. Er spricht überwiegend mit sehr viel Bedacht, setzt Pausen, dann spricht er wieder sehr pointiert. Also eine ganz tolle Stimme. Peter Hacks, dass sie mich liebt, das sagt sie nicht. Gelesen und musikalisch begleitet von Christian Steyer. Eine CD und damit rund eine Stunde kostet 12,99 € und ist im Eulenspiegel Verlag erschienen.